Anhalter ins All. Von Douglas Adams und John Lloyd. Der fünfte Teil. Ein Tango am Ende der Welt. Regie Ernst Wendt. Hallo, hallo. Für alle, die es noch nicht wissen, bei uns ist schon ganz schön viel passiert. Also erstmal wurde am Anfang das Universum geschaffen. Viele Leute waren darüber ausgesprochen verärgert und hielten diese Tat für einen höchst ungeschickten Schachzug. Viele Rassen glauben, dass das Universum von so etwas wie einem Gott geschaffen wurde. Die Yatrabratiden auf Wildwurde 6 glauben allerdings fest daran, dass das ganze Universum von einem Wesen namens großer grüner Murkelrums ausgenießt wurde. Die Yatrabratiden, die in ständiger Angst vor einer Zeit leben, die sie die Ankunft des großen weißen Taschentuchs nennen, sind kleine blaue Geschöpfe mit mehr als 50 Armen. Zwangsläufig sind sie die einzigen Lebewesen in der Geschichte der Galaxis, die noch vor dem Rat das Deospray erfanden. Doch die Theorie über den großen grünen Murkelrums fand außerhalb von Wildwurbel 6 nicht viel Anklang. Daher bauten diese hyperintelligenten, pandimensionalen Wesen eines Tages einen gigantischen Supercomputer namens Deep Thought, der ihnen ein für allemal die Antwort auf die letzte aller Fragen nach dem Leben, dem Universum und allem anderen ausrechnen sollte. 7,5 Millionen Jahre rechnete und kalkulierte Deep Thought und gab schließlich bekannt, die Antwort laute 42. Sodass ein neuer, noch größerer Computer gebaut werden musste, der nun wieder herausfinden sollte, wie die Frage nach dieser Antwort eigentlich lautet. Und dieser Computer, der die Erde hieß, war so groß, dass er manchmal fälschlicherweise für einen Planeten gehalten wurde. Vor allem von den sonderbaren affenartigen Wesen, die seine Oberfläche unsicher machten und absolut nicht begreifen wollten, dass sie schlicht und einfach Teil eines gigantischen Computerprogramms waren. Das ist wirklich merkwürdig, denn ohne diese simple und einleuchtende Erkenntnis ergab nichts, aber auch gar nichts, was auf der Erde passierte, auch nur den geringsten Sinn. Doch kurz vor dem lang ersehnten Ende des Computerprogramms wurde die Erde völlig unerwartet zerstört, um einer neuen Hyperraum-Umgehungsstraße Platz zu machen. Die einzige Hoffnung, doch noch die Frage aller Fragen zu finden, liegt nun tief in den Hirnen von Arthur Dent und Trillian Farvard, den einzigen Erdenbewohnern, die die Zerstörung überlebt haben. Zu ihrem Unglück wird in diesem Augenblick auf sie und ihren merkwürdigen Gefährten von Betai Goize geschossen, während sie auf dem bis jetzt als verschollen geltenden Planeten Magrathea hinter einem Computer in Deckung gegangen sind. Mit diesem Computer wird jedoch jeden Moment etwas Eigenartiges geschehen. Der Computer hier hält's nicht mehr lange aus. Der nimmt ja eine wahnsinnige Menge Energie auf, aber ich glaube, jetzt platzt er gleich. Schade, dass wir es nie geschafft haben, an der Neufassung des Buches weiterzuarbeiten. Es sah alles ziemlich vielversprechend aus. Ja. Was denn für ein Buch? Ein paar Anhalter ins All. Ach so, das. Leute, ich sag's ja nicht gern, aber das Ding hier geht wirklich gleich hoch. Okay. Guten Abend. Bonsoir, Monsieur Dan. Hat denn die Herrschaft Ihnen einen Tisch reservieren lassen? Hier? Einen Tisch reservieren lassen? Gewiss, Monsieur. Man braucht also eine Tischreservierung für das Leben nach dem Tode. Das Leben nach dem Tode, Monsieur? Findet hier nicht das Leben nach dem Tode statt? Es ist doch unmöglich, dass wir diesen Donnerschlag überlebt haben, oder? Finde ich auch. ganz unmöglich. Ich habe jedenfalls nicht überlebt. Mich hat's voll erwischt. Ratschpeng und aus war's. Wir hatten keine Chance. Wir müssen in kleine Stückchen zerrissen worden sein. Ja. Wenn die Herren irgendwelche Drinks bestellen möchten, bitte. Kapoffplatsch. Und im selben Augenblick in unsere einzelnen Moleküle zerfällt. Hattet ihr auch dieses komische Gefühl, dass euer ganzes Leben blitzartig vor euch abläuft? Ja. Ach, du hattest das auch? Dein ganzes Leben? Und ab. Zumindest nehme ich an, dass es meins war. Ich habe nämlich eine ganze Weile außerhalb meines Kopfes zugebracht. Außerhalb des linken oder des rechten? Oh, außerhalb von beiden. Gleichzeitig. Erstaunlich. Wow. Und was? Naja, ich meine halt, hier liegen wir nun tot herum. Stehen tot herum in diesem leeren Restaurant. Stehen tot in diesem leeren Restaurant rum. Komisch, nicht? Ja. Hübsche Kronleuchter. Allerdings weniger ein Leben nach dem Tode als sowas wie ein Après-vie. Hey, Serviettenschwenker. Michi? Ich glaube, wir vermissen hier irgendwas Wichtiges, von dem eben die Rede war. Was war es doch gleich? Hey, Sie. Oui, Michi. Haben Sie nicht irgendwas von Drinks gesagt? Mais oui, Michi, certainement. Wenn wir Herren vor dem Essen Drinks bestellen möchten. Ja, fantastisch. Später wird dann zu Ihrer Unterhaltung das Universum explodieren. Bitte was? Was für Drinks haben Sie denn hier? Ja, ich glaube, die Herren haben mich vielleicht falsch verstanden. Das hoffe ich nicht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass unsere geschätzten Kunden von der Reise durch die Zeit ein bisschen benommen sind. Ich erlaube mir also vorzuschlagen... Reise durch die Zeit? Was denn für also eine Reise durch die Zeit? Sie meinen, das hier ist gar nicht das Leben nach dem Tode? Leben nach dem Tode? Michel? Nein, Michel. Oh, und wir sind nicht tot? Nein, Monsieur. Monsieur sind höchst offenkundig am Leben. Sonst würde ich Monsieur nicht zu bedienen wagen. Aber wo zum Futon sind wir denn? Ich weiß es. Das hier ist. Das ist wirklich irre. Das muss das hier Millie Ways sein. Millie Ways? Mais oui, Monsieur. Ça c'est Millie Ways. Das Restaurant am Ende des Universums. Am Ende von was? Vom Universum. Wann war denn dieses Ende vom Universum? Es war nicht. Es wird in wenigen Minuten kommen, Monsieur. Wenn Sie jetzt bitte Drinks bestellen möchten, bitte kommen Sie. Ich führe Sie zu Ihrem Tisch. Dieses Restaurant am Ende des Universums gehört zu den ungewöhnlichsten Unternehmungen in der gesamten Geschichte des Gaststättengewerbes. Es wurde nämlich eine kolossale Zeitblase in die Zukunft genau an den Zeitpunkt versetzt, wo das Universum endet. Was natürlich völlig unmöglich ist. In dieser Blase nehmen die Gäste an Tischen Platz, speisen Luxusmenüs und schauen dabei zu, wie die ganze Schöpfung um sie herum zum Teufel geht. Auch das ist natürlich unmöglich. Man kann ohne vorherige Reservierung zu jeder beliebigen Apokalypse-Show erscheinen. Denn man kann die Plätze selbstverständlich nachträglich buchen, wenn man wieder in die eigene Zeit zurückgekehrt ist. Das ist natürlich auch unmöglich. In dem Restaurant kann man mit einem faszinierenden Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung aus Raum und Zeit zusammentreffen und dinieren. Das ist natürlich sowieso unmöglich. Man kann das Restaurant auch so oft man möchte aufsuchen, ohne Gefahr zu laufen, dass man sich selber begegnet, womit sich diese furchtbare Peinlichkeit vermeiden lässt. Aber das ist nun absolut unmöglich. Schließlich muss man nur auf ein Sparkonto in der eigenen Zeitsphäre einen Penny einzahlen Und wenn man am Ende der Zeiten ankommt, haben sich die Zins- und Zinseszinsen dermaßen summiert, dass man sich das sagenhaft kostspielige Dinner ohne weiteres leisten kann. Das ist natürlich überhaupt unmöglich. Und weil das alles so unmöglich war, brachten die Werbestrategen des Sternensystems Basta Blom folgenden Slogan aufs Tapet. Aus 6 Unmöglichkeiten mach 7. Lern Milliways, Endstation des Universums, kennen und lieben. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Restaurant am Ende des Universums. Heute Abend bin ich Ihr Gastgeber Max Quadleplin und ich bin direkt vom anderen Ende der Zeit hierher geeilt, wo ich die große Show im Urknall Burger Queen geleitet habe. Und wir hatten einen sehr reizenden Abend, meine Damen und Herren, das können Sie mir glauben. Jetzt aber bin ich hier bei Ihnen und wir werden gemeinsam diesen ungeheuer historischen Augenblick erleben, nämlich das Ende der Historie selber. Das Universum gibt es, wie wir ja alle wissen, nun schon länger als 170.000 Millionen Billionen Jahre und wird in etwa, Sie werden es nicht glauben, in 4 Minuten enden. Würden Sie bitte an Ihren Tischen Platz nehmen. Die Kerzen brennen ja bereits, die Band spielt. Und wenn die mächtige Bunkerkuppel über uns durchsichtig wird, sodass wir den dunklen und undurchdringlichen Himmel sehen, wie er behängt ist mit den uralten Lichtern bleiern aufgequollener Sterne, dann weiß ich, uns erwartet ein wundervoller Apokalypseabend. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Aber hört doch mal, wenn das Universum in knapp 4 Minuten zu Ende geht, gehen wir da nicht mit drauf? Nein, pass mal auf. Sobald man hier in dieser Spelunke sitzt, hockt man in sowas wie einer fantastisch gepanzerten Zeitblase. Ja, guck her, ich zeig dir's. Also, stell dir vor, diese Serviette hier ist das zeitliche Universum, nicht wahr? Und dieser Löffel, der Übertragungsmodus in der Materiekurve. Das ist der Löffel, mit dem ich gegessen habe. Ja, okay. Aber stell dir vor, dieser Löffel hier ist der Übertragungsmodus in der Materiekurve. Nein, besser noch, ich nehme mal die Gabel hier. Hey, würdest du mir bitte meine Gabel leisten? Pass auf. Warum sagen wir nicht einfach, das Weinglas hier ist das zeitliche Universum? Und wenn ich dann dieses... Naja, egal. Nein, pass auf, ich meine... Weißt du überhaupt, wie das Universum entstanden ist? Ehrlich gesagt, nein. Okay, stell dir das so vor. Du nimmst eine große, runde Badewanne aus Ebenholz. Woraus? Die Vogonen haben Harrods doch zerstört. Mach doch überhaupt nichts. Ja, das sagst du immer. Nein, hör zu. Stell dir einfach vor, du hast da diese Ebenholzwanne, okay? Und sie ist konisch. Konisch? Was soll denn das für eine Badewanne? Sie ist konisch. Und was machst du jetzt? Du füllst sie mit feinem weißen Sand, nicht? Oder mit Zucker. Ganz egal. Und wenn sie voll ist, ziehst du den Stöpsel raus und alles fließt einfach unten zum Abfluss raus. Aber dazu kommt, und das ist das Raffinierte daran, du filmst das Ganze. Du holst dir von irgendwo eine Filmkamera und filmst das. Und wenn du den Film im Projektor dann rückwärts laufen lässt... Rückwärts? Ja, wozu das denn? Hör zu! Rückwärts! Und was passiert? Du sitzt da und siehst dir an, wie alles aus dem Abflussloch nach oben strudelt und die Badewanne füllt sich. Kapiert? Und so soll das Universum entstanden sein? Nein. Aber es ist eine tolle Art, sich abzulenken. Sehr witzig. Okay, okay. Meine Damen und Herren, und wenn dann die Photonenstürme sich in wirbelnden Wolken um uns zusammenballen, um die letzte der roten, heißen, ja, sehr, sehr heißen Sonnen auseinanderzufetzen, dann werden Sie sich alle gemütlich zurücklehnen und mit mir dieses Schauspiel genießen. Sie werden es mit tödlicher Sicherheit ungeheuer aufregend finden. Und meine Damen und Herren, diesmal gibt's nichts Vorletztes. Oh nein, ich versichere Ihnen, diesmal ist es wirklich das Ende, die allerletzte eiskalte Öde, in der die Sphärenharmonien des Alls verhallen. Dieses Ende, meine Damen und Herren, ist das letzte. Danach, dann die Lehre, das absolute Nichts, bis auf unseren Süßwarenstand natürlich und unsere erlesene Auswahl von aldebaranischen Likören. Ich kann Ihnen einen wirklich erhebenden Abend versprechen, meine Damen und Herren. So, und nun möchte ich gerne auch auf die Gefahr hin, dass ich dieser wundervollen Untergangs- und Sinnlosigkeitsstimmung einen leisen Dämpfer verpasse, ein paar Besuchergruppen willkommen heißen. Haben wir die Gruppe des Breach Blabs vom Zinssalz Bazar Flammarion hinter der Fortlehre von Farne da? Sind sie denn hier? Ja, wir sind da. Ja, fantastisch. Das ist ja ganz fantastisch. Und eine Gruppe kleinerer Gottheiten aus den Hallen Asgards? Ja. Danke, danke, danke. Und eine Abordnung junger Konservativer von Sirius B. Ach ja, ach so, ja. Natürlich. Und schließlich begrüße ich die frommen Gläubigen der Kirche von der Wiederkehr des großen Propheten Sargon. Na Leute, wollen wir hoffen, dass er sich ein bisschen beeilt, denn er hat bloß noch 8 Minuten Zeit. Aber ja, nun im Ernst, nichts für ungut. Ich weiß, man soll sich nicht über tief empfundene Überzeugungen lustig machen. Also, ja, einen herzlichen Applaus bitte für den Großpropheten Sargon, egal wo er im Augenblick ist. Ja, wissen Sie, ich möchte Ihnen das einfach mal sagen, wie wundervoll das für mich ist. Es kommen so viele von Ihnen immer und immer wieder hierher, um dem endgültigen Ende allen Seins beizuwohnen. Und dann kriegen sie es trotzdem immer wieder fertig, in ihre angestammten Zeitalter zurückzukehren und Familien zu gründen, für neue und bessere Gesellschaftsformen zu kämpfen, schreckliche Kriege zu führen, die natürlich gerechte Kriege sind. Denn, nicht wahr? Das lässt einen doch wirklich für die absolut fantastische Zukunft allen Lebens hoffen. Es sei denn, es hat gar keine. Ja, richten wir also nun unsere Aufmerksamkeit auf das Schauspiel. Ich bitte um Entschuldigung. Was? Wen meinen Sie, mich? Michi Zaffer der Preblebox. Ja? Telefon für Sie. Was bitte? Telefon, Monsieur. Hier? Aber wer weiß denn, dass ich hier bin? Seifert! Vielleicht ist es die Polizei. Telefon! Könnten Sie uns hierher gefolgt sein? Du meinst, sie wollen mich durchs Telefon verhaften? Könnte sein, dass ich verdammt gefährlich werde, wenn ich mich in die Ecke gedrängt fühle. Telefon, Monsieur. Du explodierst so schnell, dass die Leute von den Splittern tödlich getroffen werden. Hey, was haben wir heute? Den Tag des jüngsten Gerichts? Oh, kriegen wir das jüngste Gericht auch zu sehen? Fantastisch! Ich hab's nicht eilig. Also, wer ist denn nun der Bubi am Telefon? Reichst du mir mal den Wein vor? Er hat mir nicht seinen Namen genannt, Monsieur, aber er versicherte mir, dass er ein alter Freund von Ihnen ist. Persönlich bin ich mit dem fraglichen Blech-Gentleman nicht bekannt, Monsieur. Blech? Ich habe aber Informationen, dass er eine beträchtliche Anzahl von Jahrtausenden auf Ihre Rückkehr gewartet hat. Es scheint, Monsieur Brachen hier wohl etwas überstürzt hat. Was? Brachen hier auf? Wir sind da eben erst angekommen. Sehr wohl, Monsieur. Aber bevor Sie hier reingetroffen sind, sind Sie hier aufgebrochen. Sie wollen damit sagen, ehe wir hierher gekommen sind, sind wir von hier weggegangen. Eben das, Monsieur, wollte ich damit sagen. Alarmieren Sie schon mal Ihren Psychoanalytiker, mein Herzchen. Also! Nein, warte noch mal einen Augenblick. Wo genau sind wir hier? Auf dem Planeten Makratea, Monsieur. Aber da kommen wir doch gerade her. Ich dachte, das hier ist das Restaurant am Ende des Universums. Exakt, Monsieur. Das eine wurde auf den Ruinen des anderen erbaut. Oh, Sie meinen, wir haben uns in der Zeit, aber nicht im Raum fortbewegt. Hör mal, du halbentwickelter Affe, du kletterst lieber mal auf deinen Baum, verstanden? Oh, klopp du dir lieber deine beiden Köpfe zusammen, Vieräugling. Nein, Ihr Affe hat ganz richtig geraten, Monsieur. Wen von uns nennen Sie hier bitte einen Affen? Sie sind in der Zeit viele Millionen Jahre vorwärts gehüpft, im Raum aber an derselben Stelle geblieben. Ihr Freund, der Blech-Gentleman, hat in der Zwischenzeit auf Sie gewartet. Marvin! Das muss Marvin sein! Unser paranoider Androide! Verdammtes Weltraumaffentheater! Gib mir doch mal die Flüstertüte rüber, Tellermeister. Pardon, Monsieur, die Flüstertüte? Das Telefon, Herr Ober. Meine Güte! Ihr Kerl ist ja dermaßen lahmarschig, ein Wunder, dass euch der Hintern nicht abfällt. Bitte, Monsieur, das Telefon. Marvin! Hi! Wie geht's dir, Kleiner? Ich denke, Sie sollten doch wissen, dass Sie nicht sehr deprimiert fühlen. Ach ja? Uns geht's hier fabelhaft. Gutes Essen, Wein, zwischendurch ein Pfeifchen und das Universum, das gleich über den Deich geht. Wo können wir dich finden? Ach, tut Sie doch nicht so. Sie sind an mir ja gar nicht interessiert. Ich weiß genau, dass ich nur ein untergeordneter Roboter bin. Okay, aber wo bist du? Marvin, Liebling. Öffne die Schleuse 3, Marvin. Aber... Marvin, gibst du bitte das Stück Papier dort auf? Marvin, Schnäuzchen. Muss ich das Stück Papier dort aufheben? Ich bin Gehirn von den Abmessungen eines Planeten. Ja, Marvin, Liebling, Süßer. Aber ich bin's ja gewohnt, gedemütigt zu werden. Ich kann ja auch meine Birne in einen Eimer Wasser halten. Ja, Marvin. Wenn ich meine Birne in einem Eimer Wasser halte. Hier steht einer bereit. Oh Gott. Augenblick. Was sagt er denn, Seifert? Ach, nichts. Marvin hat bloß angerufen, um uns den Kopf voll zu jammern. Es war prima, Marvin. Genau, was wir wollten. Würdest du uns jetzt aber bitte sagen, wo du bist? Ich bin im Parkhaus. Im Parkhaus? Was machst du denn dort? Ich parke. Was soll man denn sonst? Okay, bleib dort. Ich bin in einer Minute da. Dann dauert es bestimmt 2 Minuten. Ich weiß auch nicht, warum ich das alles so Los, Leute, kommt. Marvin ist unten im Parkhaus. Im Parkhaus? Was macht er denn im Parkhaus? Er parkt. Was soll er denn sonst? Bla, bla, bla. Fort, trainieren. Kommt, schnell. Ja, und nun können wir etwas sehr Interessantes im linken oberen Himmelsquadranten beobachten. Meine Damen und Herren, wir werden deutlich sehen, wie das Sternensystem von Astromil ins Ultraviolett verdampft. Ach, ist irgendjemand von Astromil hier? Ja? Ja? Naja, nun ist es auch zu spät, sich darüber aufzuregen, falls Sie zu Hause das Gas abbrennen lassen. Da ist er ja, Marvin! Marvin, hallo, Kleiner. Das freut uns aber, dich zu sehen. Ist ja gar nicht wahr. Nie freut sich jemand. Wie du willst. Nein, wirklich, Marvin, wir freuen uns. Wirklich? Hängt hier rum und wartet die ganze Zeit auf uns. Die ersten 10 Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten 10 Millionen waren auch die schlimmsten. Ach, du Arme. Die dritten 10 Millionen haben mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und danach habe ich ein bisschen die Lust verloren. Armer alter Marvin. Die Leute, die man bei so einem Job trifft, die schaffen einen wirklich. Das sind vielleicht Langweiler. Die interessanteste Unterhaltung hatte ich vor über 34 Millionen Jahren. Du liebe Güte. Und zwar mit einer Kaffeemaschine. Tja, naja, das tut uns wirklich furchtbar leid. Marvin, wo ist denn unser Raumschiff? Im Restaurant. Bitte? Sie haben das Raumschiff zu Teelöffeln verarbeitet. Das hat mich schon ein bisschen gefreut. Natürlich nicht sehr. Du meinst, man rührt den Kaffee dort jetzt mit meinem Raumschiff um? Mit der Herz aus Gold? Mann, das war doch einer von den zackigsten Raumflitzern, die man jemals zusammengelötet hat. Hey, Seifert, guck dir doch bloß hier diesen kleinen Spaceliner an. Oh, das war doch sowieso nicht dein Raumschiff, Seifert. Du hast es ja bloß geklaut. Meinetwegen. Weißt du, ich gebe mir ja wirklich große Mühe, nicht wieder einzustehen, aber ich glaube, ich schaff das nicht. Das mit dem nicht stehlen. Sieh dir bloß diese Kutsche hier an, Seifert. Klasse, diese orange-rote Spaceliner und diese geschwärzten Frontscheiben. Klasse, einfach klasse. Hey, und dieser irre Multicluster-Quark-Drive und die Perspulex-Armaturen, das muss ein Laser-Lyrical-Modell sein. Siehst du? Das infrarosa Eidechsenzeichen auf der Neutrino-Haube. Oh, ja, Mann, oh Mann. Ich weiß, das war beim Achselnebel. Da hat mich doch einer von diesen Schlitten überholt. Ich gab volle Pulle, aber dieses Ding da zischte einfach an mir vorbei. Sein Stern drei fast im Leerlauf. Einfach unglaublich. Reinster Wahnsinn. 10 Sekunden später fetzt er exakt in den dritten Mond von Jaglan Beta rein. Ach ja? Trotzdem ein fantastisches Raumschiff. Sieht wie ein Fisch aus, bewegt sich wie ein Fisch und lässt sich steuern wie eine Kuh. Kein Blöd? Nein. Warte mal ein kleines Momentchen. Das hier ist es. Ja. Das ist aber gar nicht gut für die Augen. Wahnsinnig schwarz. Man kann kaum was erkennen. Das Licht plumpst einfach ins Schwarze hinein. Oh, füll doch mal mit diese Oberfläche. Ja. Ey, du kannst doch nicht diese ganze... Guck mal, absolut kein Reibungsdings da. Es muss ja losgehen wie die verrückteste Pest. Ich wette sogar die Zigarettenanzünder als Photon getrieben. Tja, was meinst du? Fort. Wie? Du meinst abhauen damit? Meinst du, wir sollten... Nein. Ich auch nicht. Dann machen wir es. Okay. Dann aber fix. In ein paar Sekunden endet das Universum und dann kommen die ganzen Sonntagsfahrer ja untergeströmt und suchen ihre Wohlstandswohnwegen. Seifert? Ja. Wie kommen wir denn da rein? Mach mir doch nicht immer die trautesten Träume kaputt vor. Du bist wirklich abscheulich, Seifert. Also kaum taucht eine Gefahr auf, schon sagst du, sie soll sich doch später bitte nochmal melden. Na, guck doch fort. Die Verschallung ist völlig ohne jede Naht. Nirgends kann man eine Haarnadel reinstecken. Oh, vielleicht kommt der Roboter auf eine Idee. Ja. Hey, Marvin, komm doch mal her. Wir haben was für dich. Macht mir bestimmt keinen Spaß. Vielleicht doch. Ein völlig neues Leben wird sich gleich vor dir ausbreiten. Oh Gott. Nicht schon wieder. Würdest du bitte den Mund halten und zuhören? Diesmal gibt es ganz bestimmt Spaß und Abenteuer und lauter so herrliche Dinge. Klingt grässlich. Marvin, alles, was ich dir zu sagen versuche, ist... Ich nehme an, Sie wollen, dass ich das Raumschiff für Sie öffne. Marvin, kannst du mal zuhören? Ja. Na, dann sagen Sie es doch einfach und versuchen Sie nicht, bei mir Begeisterung hervorzurufen. Ich kann mich nämlich, so wie ich bin, überhaupt nicht begeistern. Oh Mann, wie hast du denn das gemacht, Marvin? Hab ich es Ihnen nicht gesagt? Ich hätte ein Gehirn von der Größe eines Planeten. Aber natürlich hört ja wieder mal keiner zu. Halt da die Klappe, Marvin. Da sehen Sie, was ich meine. Hey, Seyfert. Guck dir das doch mal an hier. Die Innereien von dem Raumschiff. Tja. Tatsächlich. Schwarz. Alles da drin ist einfach total schwarz. Und nun, meine Damen und Herren, der Augenblick, auf den Sie alle gewartet haben. Der Himmel beginnt zu kochen. Die Natur stürzt in ein schwarzes Loch. In 5 Sekunden ist das Universum am Ende angelangt. Und bitte, das Licht der Unendlichkeit bricht über uns herein. Ja, was ist das denn? Was geschieht jetzt? Wer ist das denn? Ich kann's nicht glauben. Einen herzlichen Begrüßungsapplaus für den großen Propheten Sargon. Gläubige, bedauere, ich komme ein bisschen spät. Ziemlich blöde Zeit gehabt, wie das so ist. Zuletzt kommt immer alles zusammen. Wie steht's mit der Zeit? Wenden wir uns also wichtigeren Dingen zu. Wie man weiß, hat ja das bemerkenswerte Buch Per Anhalter ins All, das übrigens auch unter dem anspruchsvollen Titel Per Anhalter durch die Galaxis zahlreiche begeisterte Leser gefunden hat. Also dieses fabelhafte Buch wurde erstens deshalb solch ein Verkaufserfolg, weil auf seinem Umschlag die freundlichen Worte »Keine Panik« stehen. Aber das sagte ich ja schon. Aber das war es nicht allein. Nein, der Erfolg dieses Riesenrenners beruht auch auf seinen knappen und zuverlässigen, gelegentlich zuverlässigen Stichwortregister, das wir hier der Einfachheit halber als Appendix bezeichnen wollen. Die statistischen Angaben über die soziografischen Aspekte des Universums zum Beispiel finden sich in einer geschickten Aufstellung zwischen den Seiten 576.324 und 576.326. Ihr allzu simpler Stil erklärt sich zum Teil dadurch, dass die Herausgeber den Erscheinungstermin des Buches unbedingt einhalten wollten. Deshalb druckten sie nur die Informationen von der Rückseite einer Cornflakes-Packung ab und versahen sich schnell mit ein paar Fußnoten, um sich der Verfolgung durch die unglaublich pingelige galaktische Urheberrechtsgesetzgebung zu entziehen. Es wird vielleicht interessieren, dass später ein noch gerissenerer Verleger das Buch durch einen Zeitsprung viele hundert Jahre rückwärts in die Vergangenheit schickte und dann die Cornflakes Company mit Erfolg wegen der Übertretung derselben Gesetze vor den Kadi brachte. Es folgt eine Auswahl der Themen samt Fußnoten. Das Universum. Einige Informationen, die einem das Leben dort erleichtern. 1, Doppelpunkt, Größe, unendlich. So weit, wie man sich's nur vorstellen kann. 2, Doppelpunkt, Importe, Keine. Es ist unmöglich, in einen unendlichen Raum irgendwas zu importieren, denn es gibt kein Außen, vor wo man etwas importieren könnte. 3 Doppelpunkt. Exporte. Keine. Siehe Importe. 4 Doppelpunkt. Regen. Keine. Es kann kein Regen fallen, weil es in einem unendlichen Raum kein Oben gibt, von wo er herunterfallen könnte. 5 Doppelpunkt. Bevölkerung. Keine. Man weiß, dass es unendlich viele Welten gibt, dass aber nicht jede bewohnt ist. Deshalb muss es eine endliche Anzahl unbewohnter Welten geben. Jede endliche Zahl, dividiert durch unendlich, ergibt 0. Wenn also jeder Planet im Universum eine Bevölkerung gleich 0 hat, folgt daraus, dass auch die Gesamtbevölkerung des Universums gleich 0 ist und dass alle Leute, denen man hin und wieder tatsächlich begegnet, lediglich das Produkt einer gestörten Fantasie sind. 6 Doppelpunkt. Währung. Keine. In Wirklichkeit gibt es 3 frei konvertierbare Währungen im Universum. Aber der Atea-Dollar ist neulich zusammengebrochen. Die flänianische Popelperle ist nur gegen andere flänianische Popelperlen tauschbar. Und der triganische Pu kann kaum als Währung bezeichnet werden. Der Tauschwert von 8 Ningis für einen Pu ist zwar einfach, da aber der Ningi eine dreieckige Gummimünze von 13.000 Kilometern Kantenlänge ist, hat noch niemand genügend Ningis zusammengebracht, um in den Besitz eines Pus zu gelangen. Außerdem sind die Ningis kein verrechnungsfähiges Zahlungsmittel, weil die Galaktikbank sich weigert, sich mit so läppischem Kleingeld zu befassen. Diese Grundvoraussetzung führt zu dem logischen Schluss, dass auch die Galaktikbank lediglich das Produkt einer gestörten Fantasie ist. 7 Doppelpunkt. 6. Keiner. Also in Wirklichkeit gibt es eine wahnsinnige Menge davon. Vor allem, weil es überhaupt kein Geld, keinen Handel, keine Banken, keinen Regen oder sonst was gibt, was all die nicht existierenden Leute im Universum einigermaßen ausfüllen könnte. Es ist allerdings wohl nicht nötig, sich jetzt auf eine lange Diskussion über den Sex einzulassen, zumal er wirklich furchtbar kompliziert ist. Zu weiteren Informationen siehe die Kapitel 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21 bis 84 einschließlich, sowie den größten Teil des übrigen Buches. Hauptsächlich wegen Kapiteln wie den eben gehörten sind Ford Prefect und Arthur Bent im Augenblick damit beschäftigt, den Reiseführer per Anhalter ins All zu überarbeiten. Leider sind sie allzu vielen Ablenkungen ausgesetzt, sodass sie sich auf ihre Nachforschungen nicht mit dem nötigen Nachdruck konzentrieren können. Erstens muss Arthur Dent immer noch die Frage nach der letzten aller Antworten auf das Leben, das Universum und alles andere finden. Und zweitens benimmt sich das gerade erst gestohlene Raumschiff im Augenblick gar nicht, wie es soll. Hören Sie mal. Gib doch nicht so an. Du willst doch nichts anderes zeigen, als dass du das Schiff nicht in der Gewalt hast. Nicht ich versuche das zu zeigen. Das verdammte Raumschiff zeigst du die ganze Zeit. Diese irren Farben machen mich vielleicht an. Wenn man einen von diesen schwarzen Hebeln umlegt, die schwarz auf schwarz beschriftet sind, leuchtet ein kleines schwarzes Licht schwarz auf und informiert darüber, dass man den Hebel umgelegt hat. Ist das vielleicht ein intergalaktischer Hyperleichenwagen? Ja, vielleicht. Ich meine, das könnte doch gut sein, oder? Was? Ein Raumschiff von dieser Größe? Nein. Ich meine, da müsste man darauf vertrauen, dass irrsinnig viele Leute gleichzeitig sterben, damit sich sowas finanziell auch nur ein bisschen lohnen soll. Oh, vielleicht hatten die Konstrukteure so Augen, die auf andere Wellenlängen reagieren. Oder sie hatten einfach nicht viel Fantasie. Vielleicht fühlten sie sich einfach sehr deprimiert. Ich kenn das. Seyfert, gibt es denn keine Möglichkeit, wie du das unter Kontrolle bekommen kannst? Ich fühle mich schon ganz raumkrank. Zeitkrank. Wir stürzen rückwärts durch die Zeit. Oh Gott, jetzt wird mir aber wirklich schlecht. Bisschen Farbe könnten wir hier drin wirklich vertragen. Oh, Seyfert, um Gottes Willen. Langsam, ja? Keinem von uns geht's besonders gut. Dieses Geisterschiff davor und dann heute das Ende des Universums und davor wurden wir von einem explodierenden Computer 576 Millionen Jahre durch die Zeit gefetzt. Da geht's euch ja noch gut. Ich musste den ganzen Weg zu Fuß gehen. Wie konnte das denn überhaupt passieren? Wie kann ein explodierender Computer einen durch die Zeit katapultieren? Das ist ganz einfach. Es war nämlich gar kein Computer. Aha. Es war ein Überraumfeldgenerator. Na sowas, das hätte ich doch sofort erkennen müssen. Als er sich überhitzte, sprengte er ein Loch durch das Raumzeitkontinuum und ihr fiel dadurch wie ein Stein durch eine nasse Papierhülle. Übrigens, ich hasse nasse Papiertüten. Hey, das klingt aber besser. Habt ihr endlich rausgekriegt, wie die Hebel zu bedienen sind? Nein, wir haben bloß aufgehört, dran rumzufummeln. Ich glaube, dieses Raumschiff weiß selbst viel besser als wir, wo es hin will. Das hört sich sehr plausibel an, für mich. Was weißt du denn schon davon? Du Affenmännchen. Naja, überleg doch mal. Irgendwem gehört das Raumschiff. Er will vorwärts durch die Zeit zum Restaurant am Ende des Universums. Also hat er es vorher einfach schon so programmiert, dass es ihn genau dorthin zurückkarrt, wo er hergekommen ist. Ist doch logisch, oder? Ziemlich guter Gedanke, wirklich. Besonders, wenn er vorhatte, sich zu amüsieren. Trunkenheit am Steuer eines Raumschiffs ist ein recht schweres Vergehen. Da sperren sie einen gern in die Steinzeit irgendeines Planeten ein und erwarten dann, dass man sich und den Steinzeitplaneten zu einer höheren Lebensform entwickelt. Na, dann machen wir es uns einfach ganz bequem und warten ab, wo wir ankommen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Oh, ich habe einen Taschenscrabble dabei. Das kannst du mit dir selber spielen. Na schön, wenn du meinst. Und denk dran, Erdling, du hast noch eine Aufgabe zu erledigen. Du erinnerst dich doch. Die Antwort auf die Frage der Fragen, hä? Da ist eine Menge Geld drin in deinem kleinen Köpfchen. Denk doch mal bloß an die Vermarktungsmöglichkeiten. Frage der Fragenkekse, Frage der Fragen, Pfefferminz. Überhaupt alles. Ja, ja, gut, gut. Aber wo fangen wir an? Ich weiß es nicht. Die Antwort lautet ja 42. Aber wie muss dann die Frage lauten? Wie soll ausgerechnet ich das wissen? Das könnte ja alles sein. Ich meine zum Beispiel 6 mal 7, Fragezeichen. 42? Oh, das weiß ich auch. Ich wollte doch nur sagen, die Frage könnte alles sein. Wie soll ausgerechnet ich sie kennen? Na, weil ihr beiden, Tyrion und du, die letzten Überlebenden des Evolutionscomputer Erde seid. Ihr müsst die Frage kennen. Ich kenne sie. Na, halt die Klappe, Marvin. Das ist ein Dialog zwischen organischen Organismen. Sie ist dem Erdling in seine Gehirnstrommuster eingeprägt. Aber vermutlich interessiert euch das nicht besonders. Hey, willst du damit sagen, dass du mir ins Gehirn gucken kannst? Ja. Und? Erstaunlich, wie du mit so einem winzigen Hirn existieren kannst. Du willst wohl frech werden? Ja. Na hör mal, Marvin, du weißt also, wie die Frage der Fragen lautet? Hör mal, du weißt also, wie die Frage der Fragen lautet? Ja. Ihr dürft ihr nicht ernst nehmen. Wer denkt sich das bloß aus? Ausdenken? Warum sollte ich mir denn irgendetwas ausdenken? Da! Das Leben ist doch, so wie es ist, schon schlimm genug. Da muss man sich doch nicht noch etwas dazu ausdenken. Och, Marvin, wenn du es die ganze Zeit schon gewusst hast, warum hast du es uns da nicht gesagt? Ihr habt mich ja nicht gefragt. Na schön, wir fragen dich jetzt, Blechmännchen. Wie heißt die Frage? Die Frage der Fragen. Ja! Die letzte Frage nach dem Leben. Ja! Dem Universum und allem. Ja! Auf die Antwort 42 lautet. Ja, Marvin! Ich merke ja, dass es euch gar nicht wirklich interessiert. Sagst du es uns jetzt augenblicklich, du motorisierter Idiot? Menschenskind! Die Armaturen leuchten auf. Wir müssen angekommen sein. Ja, wir sind wieder im realen Raum. Ich wusste es doch, dass es euch gar nicht wirklich interessiert. Die Steuerung reagiert überhaupt nicht. Es macht immer noch, was es will. Gibt es denn nichts, womit wir dieses Raumschiff demokratischen Prinzipien unterwerfen können? Wir müssen irgendwie rauskriegen, wo wir sind. Die Monitore sind leer. Können wir sie nicht einschalten? Sie sind eingeschaltet. Warum sehen wir dann keine Sterne? Ich glaube, wir sind außerhalb von der Galaxis. Das Tempo zieht an. Wir fliegen in den intergalaktischen Raum hinaus. Herr Arthur, du beobachtest die Monitore für hinten, ja? Okay. Da! Da vorne. Ein einzelner Lichtpunkt. Ein Stern? Das kann kein Stern sein. Der Raum zwischen den Galaxien ist einfach leer. Billionen von Lichtjahren, Leere. Und dieser Lichtpunkt? Eine fremde Galaxis. Billionen fremder Sonnen. In unvorstellbarer Ferne. Ich glaube, das Raumschiff bringt uns jetzt dorthin. Hoffentlich ist sie besser als die letzte Galaxis. Oh, mir ist kalt. So allein in dieser unendlichen Leere. Abgesehen von der Flotte schwarzer Kampfraumschiffe hinter uns, sind wir allein. Was meinst du? Welche Flotte schwarzer Kampfraumschiffe hinter uns, Erdling? Oh, von denen hier auf den Monitoren. Verzeihung, ich dachte, du hättest sie schon bemerkt. Verflucht. So ungefähr 100.000. Habe ich falsch geschätzt? Nein. Aber was erwartet ihr eigentlich, wenn ihr dem Admiral der Raumpatrouille das Flaggschiff klaut? Marvin, wieso nimmst du an, dass das das Flaggschiff eines Admirals ist? Weil ich's weiß. Ich hab's ja für ihn eingeparkt. Im Parkhaus. Ihr wisst doch noch. Warum hast du uns das nicht gesagt bei einem Planetenhöhle? Weil ihr Spaß und Abenteuer und lauter so herrliche Dinge haben wolltet. Darum. Das ist ja entsetzlich. Ja, das habe ich gleich gesagt. Na, hoffentlich ist dir klar, was wir gemacht haben. Wir haben uns damit in die vorderste Front eines größeren intergalaktischen Krieges begeben. Gibt's denn auch kleinere intergalaktische Kriege? Haben wir irgendwelche guten Friedensbedingungen in petto? Interessiert sich eigentlich irgendjemand noch für die Frage der Fragen? Werden unsere Helden jetzt überhaupt noch dazu kommen, diese Frage aller Fragen herauszufinden? Werden sie nicht vielleicht von den 100.000 waffenstarrenden Kampfraumschiffen zu sehr in Atem gehalten, um Marvin, dem paranoiden Androiden, überhaupt zuzuhören? Werden sie sich am Ende vielleicht einfach niederlassen und ganz normal als Werbetexter oder Betriebswirte weiterleben? Wird das Leben noch wie immer sein, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn sie den letzten und wieder ungemein aufregenden Teil gehört haben werden von Per Anhalter ins All? Das war der fünfte Teil von Douglas Adams. Per Anhalter ins All. Unter der Regie von Ernst Wendt sprachen Rolf Beusen wieder das Buch, Felix von Manteuffel den Arthur Dent, Markus Beusen den Ford Prefect, Barbara Freier unsere Trillian. Klaus Löwitsch war Seyfert Bibelbrox und Martin Florchinger, der melancholische Roboter Marvin. Den Kellner Gagbit sprach Alexander Malachowski, den Conferencier Max Quadelplin sprach Herbert Fleischmann. Wolf Goldan war der Prophet Zarquon. Autor, neben Douglas Adams, diesmal John Lloyd. Die deutsche Übersetzung besorgte Benjamin Schwarz. Ton und Technik, Günther Hess, Jörg Scheuermann und Christine Koller. Aufnahmeleitung, Alexander Malachowski. Den Weltuntergangstango und die andere Musik komponierte Frank Duval. Natürlich war wieder dieses kleine, pelzige Wesen aus dem Krebsnebel mit dabei. Ja, mir hat's wirklich gefallen. Ja, mir auch. wo es metaphysisch war, war es besonders eindrucksvoll. Sollten Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, den Reiseführer per Anhalter ins All besitzen wollen, dann schreiben Sie doch bitte an den Verlag R&B Haus Ursa Minor. Und vergessen Sie bitte nicht, 18 D-Mark in Briefmarken und 597.812.497 Mark und 7 Pfennig für Porto und Verpackung beizulegen.